Ich freue mich. Oh. Ja. Moment. Mal gucken, ob das. Also du freust dich? Ich freue mich jetzt gerade, ja. Endlich kann ich reden. Und das, ich habe das Gefühl, es ist nicht gefährlich. Ich kann es tun. Und ich freue mich darüber, dass du mir jetzt die Gelegenheit gibst, über was zu reden, was mir so unendlich wichtig ist und wo mir die Tränen kommen. Ich komme aus dem Film Alphabet, jetzt gerade. Und am allermeisten hat mich berührt die Familie Stern, die diesen Weg gegangen ist, mit so viel Liebe und so viel Weisheit und so viel Ruhe, so einen Ort geschaffen haben, wo freies Lernen möglich ist. Und genau auf dem Weg fühle ich mich auch. Und manchmal fühle ich mich so wahnsinnig alleine damit, weil einfach wenig Menschen das verstehen können hier in Deutschland, weil sie alle so zu sind mit dem, was sie gelernt haben. Besonders meine Familie, wo ich starke Konflikte erlebe. Meine beiden Kinder gehen seit einem Jahr nicht mehr in die Schule. Wir sind aus Deutschland abgemeldet und leben sozusagen illegal hier, ohne uns gemeldet zu haben. Ich versuche, irgendeine Geschichte zu bauen, damit wir nicht ins Gefängnis wandern. Und gleichzeitig versuche ich, unser Leben so zu gestalten, dass diese Kinder so frei aufwachsen können und diese Möglichkeit haben, ihr Gehirn selbst auszubilden und ihr nicht nur ihr Gehirn natürlich, sie im Ganzen, ihr ganzes Wesen so wie eine Blume aufgehen zu lassen. Einfach so, ohne dass wir irgendetwas pushen oder schneller machen wollen oder in eine Richtung lenken oder nicht mal fördern. Mein Vater war Lehrer und er wollte immer, will immer, dass die Kinder ja das und das und das noch lernen und dann bringt er was mit und macht was mit denen und die wollen das dann oft gar nicht und dann ist er total enttäuscht und oh, aus denen wird nichts und so. Ich sehe so viel anderes, ich sehe so die Ruhe und wenn sie dann sich mit etwas beschäftigen, wie sie das dann wochenlang machen und die Zauberflöte inzwischen auswendig singen und wenn meine Tochter abends tanzt, dann habe ich das Gefühl, das könnte sie nie, wenn sie all die Hausaufgaben machen müsste, die ihre Freundinnen machen müssen. Und das ist so viel Ausdruck und so viel Schönheit. Und das tut mir jetzt so gut, das einfach mal zu sagen. Ja, danke. Würden Sie sich, wenn Sie drei Wünsche hätten und das jetzt sagen dürfen und sich wünschen dürfen, was wären das für drei Wünsche? Freiheit für die Kinder, Freiheit für uns alle und Vernetzung statt Verwirrung und Rückerinnerung, dass wir alle aufwachen und uns erinnern, wer wir wirklich sind. Und wenn es jetzt noch zusätzlich zu diesen Wünschen die Möglichkeit gibt, genau diese Wünsche in eine Realität zu bringen, könnten Sie sich das vorstellen, in irgendeiner Form dabei zu sein, etwas zu tun? Ja, ich bin schon dran. Ich habe Menschen gefunden, die so ticken wie ich, sage ich mal, und wir wollen einen Ort erschaffen, wo das möglich ist. Ja. Was wird das sein? Oder haben Sie da eine Idee? Auch wenn es noch nichts gibt, aber... Es darf sich zeigen. Es darf sich einfach zeigen. Ein Platz, es braucht Natur, es braucht Bäume, es braucht Tiere, es braucht Gras und es braucht Wasser und es braucht Menschen, die noch tanzen können. Und wir wollen da miteinander tanzen. Bunt und lustig. Und wenn es jetzt sowas gibt wie einen Goldesel... Oder was auch immer Sie dafür brauchen, was würden Sie dazu brauchen? Oder wenn diese Stimme vielleicht gehört wird, was würden Sie oder die Kinder, für die Sie sich einsetzen, brauchen? Land. Ich brauche viel Land. Und zwar wünsche ich mir das, ich wünsche mir das schon in der Uckermark, weil ich die so liebe. Ich brauche viel Land, viele Hektar Land, wo Menschen das umsetzen können und dort miteinander leben können. Ja. Wo wir die Erde heilig halten. Sehr schön, vielen Dank. Ich danke dir. Danke. Ja, es gibt die Möglichkeit, immer an diesen Podcasts, die ich jetzt hier beginne, sich anonym zu halten, aber auch im Anschluss den Kontakt mitzuteilen. Und wir schauen mal, was sich daraus kreiert und ob man das eine aus der künstlichen Verknappung des kapitalistischen Systems mit den Kreativen und Helfern und den guten Seelen und für die Kinder miteinander verbinden können. Und danke auch an Erwin Wagenhofer und Alphabet und Gerald Hüther und so viele andere Menschen, Schule im Aufbruch, Margret Rossfeld, die alle gerade sehr viel Energie und Zeit und Mut aufgebracht haben. Und vielen Dank für dieses erste Interview. Ich danke dir auch. Viel Spaß auf deinem Weg.